zusammen und lasst uns ein Feind des Deutschland verlangen. Wir werden den Kampf nicht niederlegen, bis sie ihren Verrat zugeben.